Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist von Psalm 18, Verse 2 bis 4. Ich liebe dich, Herr, durch dich bin ich stark. Der Herr ist mein Fels, meine Burg und mein Retter. Mein Gott ist meine Zuflucht, bei dem ich Schutz suche. Er ist mein Schild, die Stärke meines Heils und meine Festung. Herr, wenn ich dich lobe und anrufe, dann werde ich vor meinen Feinden gerettet. Gott segne dieses Wort. Gottes Schutz. In diesem Bibelvers lernen wir und erfahren wir viel mehr über Gottes Schutz für uns, wenn wir Zuflucht suchen. Und was nun hier passiert in diesem Psalm ist, David, bevor er König wurde, King David, König David, wird aus den Händen damals des König Saul gerettet. Und hier spricht er sein Lob dem Herrn entgegen und lobt unseren Herrgott und ruft ihn an. Auch wenn es heißt, dass er von seinen Feinden gerettet wird, er ist es schon. Und das ist eine wunderbare Wahrheit, die wir hier erfahren. David, der viele, viele Jahre verfolgt wurde von Saul, unter Todesangst sich verstecken musste und dann erlöst wurde, im vollen Vertrauen zu Gott und vielen Versuchungen widerstanden hat. Und das bezieht sich auch auf uns heute, die wir, wenn wir der Versuchung entgegenstehen müssen, oder was tun wir dann? Was tun wir dann? Wir haben nur eine Möglichkeit. Wir haben in unserer eigenen Kraft können wir nichts tun, aber wir rufen Gott an, und er ist unsere Burg, unser Retter, unsere Zuflucht. Und wir suchen und finden Schutz immer in unserem Herrgott, in unserem Herrn Jesus Christus, in einer persönlichen Beziehung mit ihm. Und dafür sind wir dankbar. Wir danken unserem Herrgott für seinen Segen und sein Versprechen. Jedes Versprechen, das Gott uns gibt in der Bibel, hat er auch immer gehalten und wird er auch immer halten. Und wir können ihm voll, hundertprozentig vertrauen. Und lieber Jesus, wir danken dir für diesen wunderbaren Vers, diese Verse aus dem Psalm von David, bevor er König wurde, und wie du ihn durchgebracht hast. Und dasselbe bezieht sich auch für uns. Das können wir auch anwenden in unser Leben, wenn wir uns unterordnen, dir, unserem Jesus Christus, vertrauen und Schutz suchen in der Not oder Schwierigkeiten haben im Leben. Wir ordnen uns dir unter, Herr Jesus, und du kümmerst dich um den Rest und bist immer beständig. Und das gibt uns Hoffnung, Mut und Kraft. Und wir danken dir, Herr Jesus, für all dies. Wir beten dies in deinem geheiligten Namen, Herr Jesus. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.